Am Wochenende haben einige meiner Facebook-Freunde geschrieben und gepostet, dass sie Amazon die Freundschaft kündigen und da auch nichts mehr bestellen wollen. Die Gründe dürften bekannt sein. Amazon und seine Subunternehmer sind nicht so wirklich Menschenfreunde. Das hat in der ARD die Dokumentation Ausgeliefert vergangene Woche gezeigt. Reaktionen gab es natürlich prompt. Übers Wochenende sind auch noch viele, viele hinzugekommen und die fasst Martina Schulte von unserer Webschau für uns zusammen. Martina, sag uns, was ist passiert? Was sind die Reaktionen, die weiteren? Die wichtigste Konsequenz: Amazon hat eben Konsequenzen aus der Berichterstattung über die schlechte Behandlung von Leiharbeitern gezogen und hat diese umstrittene Sicherheitsfirma, die in dem Film da ausführlich gezeigt wird, von seinen Aufgaben entbunden. Für die, die es nicht gesehen haben, in dem Film, da kamen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Hensel European Security Services, abgekürzt HESS, aus Kassel vor und die turnten in Klamotten von Thor Steiner vor der Kamera rum, die ja bei Rechtsextremisten ja, besonders genau. beliebt sind. Ne? Und die sind dann halt in die Unterkünfte der Leiharbeiter gegangen und haben die durchsucht, haben mal Ausländer schikaniert, das Filmteam schikaniert. Und auch die Politik hat sich zu Wort gemeldet mittlerweile, und zwar in Form von Arbeitsministerin von der Leyen. Sie hat Aufklärung über die Arbeitsbedingungen von Saisonarbeiterinnen bei Amazon gefordert und hat aber eben auch dieser Leiharbeitsfirma mit einem Lizenzentzug gedroht. Und was ich noch ganz interessant finde, viele Leute wussten das vielleicht nicht oder die haben das Thema jetzt zum ersten Mal auf dem Schirm gehabt. Die Gewerkschaft Verdi wirft Amazon ja schon seit längerem vor, gerade Saisonkräfte schlecht zu bezahlen. Und die sind natürlich jetzt auch nochmal mit vielen Wortmeldungen im Moment in der Debatte zu hören. Also Amazon hat jetzt diese beschuldigte Security-Firma geschasst, hast du gerade gesagt. Haben die sich denn selbst schon geäußert? Die haben eine Pressemitteilung rausgegeben und da steht drin, der Vorwurf, das Unternehmen pflege rechtsradikale Ansichten, der will einfach nicht stimmen. In der Pressemitteilung steht aber auch drin, dass das Unternehmen in der Tat Zimmerdurchsuchung durchgeführt hat. Die Durchsuchung seien, Zitat, zur Dokumentation etwaiger Beschädigungen oder abhandengekommener Sachen im Einvernehmen mit dem Hotelbetreiber erfolgt und nicht rechtswidrig. Es gehöre zum Auftrag des Sicherheitsdienstes, Zitat, Hoteleigentum der unterbringenden Gastwirte vor Diebstahl und Beschädigung zu schützen. Ja, so kann man das dann auch nennen. So kann man es auch nennen, ja. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei Facebook. Bei mir gab es etliche Freunde, die gesagt auch, haben, ja. So, das war's, ja, Amazon-Konto gelöscht, Facebook-Freundschaft gekündigt und so weiter und so fort. Wie sieht es denn mit anderen Boykotten aus? Also man kann von hier aus nicht feststellen, wie viele Leute das jetzt wirklich gemacht haben. Ob das jetzt so Zufallsbeobachtungen sind, das kann ich auch jetzt an dieser Stelle natürlich nicht beantworten. Was ich ein bisschen sagen kann, ist, die deutsche Amazon-Facebook-Seite, die wird zwar nach wie vor von wütenden Kommentaren überschwemmt, aber sie verzeichnet unvermittelt 2,8 Millionen Fans. Und sie hat seit dem Beginn der Berichterstattung am 13.02. sogar 5.000 Fans dazugenommen. Das kann man mit so Social-Media-Analyse-Tools genau ermitteln. Und da kann man auch ermitteln, dass sie wesentlich weniger neue Fans pro Tag dazu gewonnen hat als vor dem Fernsehbericht. Also vor dem Fernsehbericht haben sie manchmal 2.000, manchmal sogar 11.000 Fans pro Tag dazu gewonnen. Aber am 15., 16. und 17.02. hat die Seite insgesamt Fans verloren, was ungewöhnlich ist. Mhm. Aber es ist jetzt keine Riesengeschichte natürlich. Kein Riesenboykott, ne? Und noch eine Neuigkeit im Punkto Boykott, auch keine Riesengeschichte, aber eher so ein kleiner Einzelfall. Der Verlag C.H. Schröer hat als bisher einziger, den ich zumindest recherchieren konnte, angekündigt, sich von Amazon als Verkaufsplattform zurückzuziehen. In dem offenen Kündigungsbrief an Amazon heißt es laut Focus.de, sie sind, werden es nie und werden es wohl auch zukünftig nicht werden, ein Unternehmen, das Menschen wie Menschen, das Verlage wie Partner, das Kunden wie Könige und Kaiser behandelt. Wir können daher nur die Konsequenzen ziehen und sagen adieu. Und was gibt's Neues von Amazon? Haben die sich jetzt nochmal irgendwie dazu geäußert, Stellung bezogen? Also außer der Stellungnahme vom Wochenende und jetzt eben der Tatsache, dass sie sich von dem Sicherheitsdienst getrennt haben, haben sie sich nicht weiter geäußert, zumindest auch nicht auf den Social-Media-Seiten. Und diese Taktik, die scheint auch irgendwie ganz gut zu verfangen. Wolfgang Michael schreibt dazu bei Carta, Zitat, die Netzpolitiker und die Konsumenten reagieren bisher eher verhalten auf diese Enthüllung. Kein Shitstorm, kein Protest, also zumindest nicht in einem größeren Ausmaß. Mhm. Für ihn ergibt sich daraus eine ganz wichtige Frage. Er fragt fragt nämlich hier, ist die reale Arbeitswelt ein netzuntaugliches Thema? Sind die Vorwürfe im Vergleich zu den Praktiken anderer Unternehmen, die Leiharbeiter beschäftigen, nichts Besonderes? Und das linke Blog, publikative.org, schreibt, der Skandal um Pferdefleisch in Discounter-Fastfood und die Empörung über die Arbeitsbedingungen bei Amazon zeigen in Wirklichkeit, wie schlecht der Zustand der Kritik hierzulande ist. Es bleibt bei einem Austausch von Banalitäten, moralischen Empörungen und ideologischen Selbstversicherungen. Okay, also der richtig große Shitstorm ist ausgeblieben, aber wir Konsumenten, sind wir auch mitverantwortlich? Also sind wir zu bequem? Also das ist eigentlich so eines der Hauptargumente, was man derzeit in vielen Leitartikeln, aber auch bei Twitter zum Beispiel zum Thema lesen kann. Wir Konsumenten, wir wollen die günstigen Preise, wir wollen die bequeme Lieferung frei Haus. Tobias Fuentes zum Beispiel, der wirft bei Twitter auch linken Bloggern vor, nicht viel besser zu sein. Er schreibt hier, alle von den Nachdenkseiten Jens Berger bis Lutz Hausstein verkaufen ihre Bücher trotz beklagter Zustände wieder auf Amazon. Hier kommt Geltungsanspruch und Heuchelei vor Moral. Oder wie Jan Falk schreibt, für beide Skandale, also das Pferdefleisch und eben Amazon, solle, meinen viele Kommentatoren, letztlich der Konsument mit seinem Geiz und seiner Bequemlichkeit verantwortlich sein. Doch wer das glaubt, sagt Falk, sei auf geschickten Spin der Wirtschaft reingefallen. Also er hält diese Argumentation eigentlich für nicht richtig. Aber das muss ich jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Warum das nicht? Naja, hinter so einer Argumentation steht ja das Argument, nicht Amazon soll sich ändern, sondern die Kunden sollen eigentlich Amazon dazu bringen, dass sie sich ändern, indem sie halt sozusagen ihnen ihre Geschäftstätigkeit entziehen. Die Annahme einer Mitverantwortung des Konsumenten für Produktionsverhältnisse scheint also heute fast selbstverständlich, schreibt Falk. Er meint, Bio- und Manufaktum kaufen sind nette Hobbys der oberen Mittelschicht, die es ihnen erlauben, sich kulturell zu distinguieren. Die Auswirkungen auf die realen Produktionsverhältnisse bleiben aber punktuell. Und das bestätigt natürlich auch dieser kleine Verlust der Fanzahlen bei Amazon, weil sie verlieren zwar ein paar, aber halt eben nicht besonders viele. Er schreibt hier, klassische Marktvariablen geben weiter den Ausschlag. Preis, Qualität, Verfügbarkeit. Er schreibt, das Ideal des moralischen Konsums sei bei genauer Betrachtung ziemlich anspruchsvoll. Es setzt nicht nur ein gut verdienen, sondern auch einen informierten und gutwilligen Käufer voraus. Mit der sozialen Realität in vielen deutschen Haushalten hat das aber relativ wenig zu tun. Und er meint, eine Verbesserung kann eigentlich nur in der Wahlkabine stattfinden. Also wenn man die Verhältnisse bei der Fleischproduktion oder in den Warenlagern verbessern will, dann führt kein Weg an einer anderen Politik vorbei. Vielen Dank erstmal an dich, Martina, für die Webschau. Gerne.